Barcelona, Pandemie City. Da das Virus sich nun eingenistet hat und von selbst nicht mehr verschwinden wird, bleibt den meisten Staaten nur eins: Niederschlagung der Pandemie mit harten Maßnahmen, dann Lockerung zur Erholung der Wirtschaft und der Psyche aller Beteiligten. Zwangsläufig wird das Virus nach einer Weile wieder an Stärke gewinnen, worauf die nächste Phase harter Maßnahmen folgt. Es ist Samstag, der 17. Oktober 2020. Alle Kneipen, alle Bars, alle Restaurants, alle Terrassen in Katalonien sind geschlossen. Bestenfalls finden Politiker und Behörden Mittel und Wege, die Einschränkungen nicht flächendeckend und nicht gleich über Monate zu verhängen. Sie wandeln dabei auf einem schmalen Grat zwischen virologischer Notwendigkeit und dem Erfordernis, die Unterstützung der Bevölkerung bloß nicht zu verlieren. Es gibt einen weiteren Grund, warum das Virus vielerorts gerade so massiv zurückkehrt. Das ist die Leichtfertigkeit der Jugend. Covid-19 räumt vor allem unter den Alten ab, ganz besonders unter Heimbewohnern und Menschen mit Vorerkrankungen. Schon ab 50 steigt das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Die weitaus meisten Toten aber waren über 70 Jahre alt. Doch niemand kann sich in Sicherheit wähnen, nur weil er 20 oder 40 ist. Zwar erleben die meisten Patienten dieser Altersgruppe einen milden Verlauf, aber auch unter jungen Menschen hat Covid-19 getötet, selbst Kinder und Jugendliche. Risiken bestehen insbesondere für Adipöse, Diabetiker und Lungenkranke. Auch einige der jüngsten Erkrankten erholen sich zudem weitaus langsamer als zunächst erwartet. Manche Überlebende berichten beispielsweise über monatelange Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Kurzatmigkeit. Die Krankheit könnte zu bleibenden Schäden führen, etwa am Herzen, den Gefäßen, am Nervensystem. Nach nicht einmal einem Jahr können Mediziner die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 noch immer nicht abschließend beurteilen. Jeder, gleich welchen Alters, ist daher gut beraten, alles zu tun, eine Infektion oder Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das bedeutet: Freunde besser draußen treffen statt drinnen, besser Fahrrad fahren statt Bus, Takeaway essen statt Restaurantbesuch, Maske auf, Abstand halten, auch bei nur leichten Symptomen zu Hause bleiben und in Innenräumen lüften, lüften, lüften. Das Virus ist möglicherweise nicht ganz allein für all den Schaden verantwortlich, den es anrichtet. Richard Horton, Chefredakteur des britischen Medizinjournals The Lancet, sieht hier immer mehr als nur eine Pandemie am Werk, sondern auch eine Syndemie. Das Virus siege nur, weil es auf eine nicht wirklich gesunde Bevölkerung treffe. In seinem Lancet-Kommentar wies Horton jetzt darauf hin, welche Riesenaufgabe zu lösen sei, damit Gesundheitssysteme besser durch diese und künftige Virenkrisen kommen. Nötig sei eine Verbesserung der menschlichen Konstitution. Weniger Fettleibigkeit, weniger Diabetes, weniger Bluthochdruck, weniger Ausgrenzung von sozial Benachteiligten und Minderheiten. Genetisch sind die Viren in allen Ländern sehr ähnlich. Dennoch zeitigen sie weltweit frappierend gegensätzliche Auswirkungen, weil eben nicht alle Gesellschaften gleich gesund, gleich dick, gleich alt oder gleichermaßen gut vorbereitet sind. Taiwan, 7 Tote bei über 23 Millionen Bürgern. Vietnam, 96 Millionen Einwohner, 35 Tote. Beide Länder waren 2003 schwer vom ersten SARS-Virus betroffen und haben aus diesem Schockerlebnis Lektionen für ihr öffentliches Gesundheitswesen gelernt, das sie konsequent ausgebaut haben. Sie stellen genug Masken und Schutzkleidung her, hatten Pandemiepläne und Quarantänehotels parat, dazu seuchenerprobtes Fachpersonal in Kliniken und Behörden. Selbst ein armer Staat wie Ruanda kommt offenbar gut durch die Krise. 12 Millionen Einwohner, 29 Tote. Das Land profitiert von seiner jungen Bevölkerung und von der medizinischen Infrastruktur, die für den Umgang mit HIV aufgebaut wurde. Auch Liberia und Sierra Leone schlagen sich nicht schlecht mit offiziell 82 und 72 Toten. Beide Länder haben Corona mit der strengen Isolierung Infizierter und der Quarantäne ihrer Kontakte früh niedergeknüppelt. Strategien, die sie im Kampf gegen Ebola tief verinnerlicht haben. Und Neuseeland, fast 5 Millionen Bürger, 25 Tote, hatte einen harten Lockdown, gepaart mit einer Grenzschließung, die für einen Inselstaat tatsächlich sinnvoll ist. Die Regierung unter Jacinda Ardern kommunizierte über die Maßnahmen stets offen in Einklang mit den Wissenschaftlern des Landes, was die Bevölkerung mit Vertrauen und Unterstützung honorierte. Anders die USA, Führungsmacht der westlichen Welt. Sie stellen 4% der Menschheit, aber mehr als 20% der Corona-Infizierten und Toten. Über 200.000 Amerikaner wurden bisher von dem Erreger aus dem Leben gerissen. Mehr als dreimal so viele, wie US-Soldaten in Vietnam gefallen sind. Ein effektives Management der Seuche, das in Taiwan so gut gelungen ist, hat US-Präsident Donald Trump aktiv hintertrieben. Epidemiologisch sinnvolle Maßnahmen, wie die zeitweise Schließung von Kirchen, hat er in die Todesspirale der politischen Polarisierung geworfen. Und gewichtige Institutionen wie die CDC, Center for Disease Control and Prevention, gleich mit. Die Folge, bis zum Jahreswechsel, so erwarten die IHME-Statistiker, könnte die Zahl der US-Toten auf etwa 382.000 gestiegen sein. Das entspräche dann der Hälfte der Opfer des US-Bürgerkrieges oder 125 Mal 9/11 oder 155 Mal Pearl Harbor. Zum Vergleich, nach der IHME-Projektion wird Taiwan bis Neujahr 10 Covid-19-Tote zählen, drei mehr als bisher. Die Statistiker aus Seattle haben auch die deutsche Situation durchgespielt. Ihr fortlaufend verändertes Modell besagt in etwa, bis Neujahr droht mehr als eine Verdopplung der Todesfälle, auf dann ungefähr 24.600. Dieser Projektion liegt die Annahme zugrunde, dass die derzeit gültigen moderaten Corona-Regeln beibehalten werden. In eine ähnliche Richtung geht eine Warnung von Kanzlerin Angela Merkel, die vorige Woche vorrechnete, dass es zu Weihnachten in Deutschland täglich über 19.000 Neuinfektionen geben könnte, wenn sich die Zahlen weiter jeden Monat verdoppeln. So muss es aber nicht kommen. Die Infektionszahlen steigen auch hierzulande deutlich an. Die Maßnahmen werden verschärft. Sollten sich die Deutschen durchringen, schreiben die IHME-Experten, dass ihre Ansicht nach wichtigste Schutzmittel, nämlich Masken, so gewissenhaft wie Singapur zu tragen, also fast immer außerhalb der Wohnungen, so könnten bis Januar an die 13.000 Tote verhindert werden. Die Modelle der Statistiker sind nicht unumstritten. Dutzende Forschergruppen erstellen Projektionen. Jeder arbeitet mit verschiedenen Annahmen und Methoden. Nur teilweise kommen sie zu ähnlichen Ergebnissen. Die meisten werden daneben liegen. Nur ist unklar, welche. Die Vorhersage des IHME aus dem Juni zur Zahl der US-Toten immerhin hat sie in etwa erfüllt, wenn sie auch leicht zu optimistisch war. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Von nirgendwo kommt das Rauschen, in blaue Säcke verpackt. Und eine Hand streut dir diese Antwort, der du lange schon überdrüssig bist. Ja, ja, du willst sie nicht, weil sie dich schon immer bedrückt. Jede Nacht liegst du wach, weil du versuchst zu verstehen. We'll be right back. Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Aus unserer Hörabteilung Fremde Podcasts im Niemandsland gibt es heute einen Hörtext zum Thema Schöne neue Facebook-Welt. Wie immer natürlich von Le Monde Diplomatique. Vielen Dank. Facebooks schöne neue Welt von Erik Kleinenberg. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg veröffentlichte im Februar 2017 auf der Website seines Unternehmens einen offenen Brief, in dem er den rund 2 Milliarden Nutzern die rhetorische Frage stellte: Erschaffen wir eine Welt, wie wir sie uns alle wünschen? Im Zentrum des Weltbilds von Mark Zuckerberg steht die Überzeugung, dass die Menschheit immer dann Fortschritte macht, wenn sie soziale und geografische Grenzen überwindet. Die Geschichte der Menschheit erzählt davon, wie wir gelernt haben, in immer größeren Gemeinschaften zusammenzuleben, in Stämmen, Städten, Nationen, schrieb er. Bei jedem Schritt bauten wir eine soziale Infrastruktur auf, wie Gemeinden, Medien und Regierungen, die uns befähigen, Dinge zu tun, die uns alleine unmöglich wären. Als CEO eines Unternehmens, das zu den profitabelsten und am schnellsten wachsenden weltweit gehört, scheut sich Zuckerberg davor, ausdrücklich Partei zu ergreifen. Aber im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verurteilte er die ängstlichen Stimmen, die dazu aufrufen, Mauern zu bauen und Menschen auszugrenzen, die sie als anders abstempeln. Einige Wochen vor der Veröffentlichung seines Briefs kritisierte er Donald Trumps Erlass, Zuwanderern aus bestimmten Nahoststaaten die Einreise zu verweigern. Wir sollten unsere Türen offen lassen für Flüchtlinge und diejenigen, die Hilfe brauchen. Das ist es, was uns ausmacht. Zuckerbergs Brief, den er während seines öffentlichen Disputs mit Trump veröffentlichte, sollte als Facebooks neues Leitbild den Entwurf dazu liefern, wie die Gesellschaft in einem potenziell autoritären Zeitalter neu gestaltet werden kann. In Zeiten wie diesen ist die wichtigste Sache, die wir bei Facebook tun können, eine soziale Infrastruktur zu entwickeln, um den Menschen die Macht zu geben, eine globale Gemeinschaft zu errichten, die für uns alle funktioniert, schrieb Zuckerberg. Er behauptete, Facebook fördere die allgemeine Gesundheit und Sicherheit, weil die Menschen mehr Dinge online täten und weil künstliche Intelligenz dazu genutzt werde, unserer Gemeinschaft zu helfen, Probleme zu identifizieren, bevor sie auftreten. Es gehe ihm darum, die Demokratie zu stärken, schrieb Zuckerberg, und dass Facebook den Menschen weltweit helfen würde, ihre Stimme zu erheben und sich zu organisieren. Politische Teilhabe, Transparenz und Engagement im Dienste des Gemeinwohls. Seine Rhetorik war grandios, aber seine Vision einer sozialen Infrastruktur eher fadenscheinig. Für Technologiefirmen aus dem Silicon Valley hat es oberste Priorität, Menschen vor ihre Bildschirme zu bannen, anstatt sie zu persönlichen Begegnungen zu ermuntern. Die menschlichen Beziehungen, die wir brauchen, um Vertrauen aufzubauen und unsere Gesellschaft zu erneuern, erfordern beständige und echte soziale Interaktion, keine Likes von Online-Freunden. Bei all ihrer Fokussierung auf Software Engineering schätzen Firmen wie Facebook, Google und Apple dennoch den Wert einer realen sozialen Infrastruktur. An ihren Standorten, in der Bay Area in Nordkalifornien, findet man grüne Gärten, Saftbars und Restaurants, Sportplätze und Fitnessstudios, Friseursalons, Kinderkrippen, Theater, Büchereien und reichlich Platz für gesellige Treffen. Allerdings haben nur leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit farbkodierten Badges Zugang zu dieser sozialen Infrastruktur für Vergnügen und Komfort. Angestellten in niedrigeren Positionen, Zeitarbeitern oder Subunternehmern, die für die Firma kochen und putzen, oder Anwohnern aus der Nachbarschaft, wird der Zutritt verwehrt. Und umgekehrt gibt es, dank dieser exquisiten Infrastruktur, für die Top-Level-Belegschaft keinen Grund, die lokalen kleinen Dienstleister und Geschäfte aufzusuchen, die ja eigentlich von der Niederlassung eines großen Unternehmens profitieren könnten. Und so fragen sich die Einwohner von East Menlo Park ganz zu Recht, warum die Kommune eine Ausweitung des Facebook-Betriebsgeländes genehmigen sollte, ohne sich im Gegenzug Einnahmen für die Renovierung ihrer heruntergekommenen Schulen, Parks und Sportplätze zu sichern. Welche Maßnahmen wird Facebook gegen das Verkehrsaufkommen und die Verschmutzung ergreifen, die zwangsläufig zunehmen werden, wenn weitere tausende Mitarbeiter in die Gegend kommen? Was kann die Firma tun, um sicherzustellen, dass ihre Pläne der Gemeinschaft und nicht nur dem Unternehmen dienen, oder ist ihr das gleichgültig? Der größte Nachteil im Alltag der Menschen, die in der Nähe von Konzernen wie Facebook leben, sind die Staus. Man steht im zähen Verkehr, oft hinter firmeneigenen Bussen, die die Arbeitnehmer zum Campus bringen und wieder abholen. Diese Busse wurden zu einem Symbol dafür, was führende Technologiekonzerne in der ganzen Bay Area tun. Sie pflanzen der dringend erneuerungsbedürftigen öffentlichen Infrastruktur eine private Infrastruktur auf, die allein ihren Firmen nützt. Es ist nicht erstaunlich, dass die Titanen des Silicon Valley versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ihre Aktivitäten die Welt friedlicher, gerechter und humaner machen. Manager von Ölkonzernen, Finanzinstituten oder Automobilherstellern haben seit Jahrzehnten dasselbe behauptet. Doch inzwischen ist allgemein bekannt, worum es in diesem Spiel geht, und es ist geradezu beleidigend gesagt zu bekommen, dass jedes neue gewinnbringende Facebook-Produkt nur geschaffen wurde, um die Gesellschaft aufblühen zu lassen. In seinem Brief räumt Zuckerberg drängende gesellschaftliche Probleme ein. Von Isolation und Polarisierung über die wachsende Kluft bei Gesundheitsversorgung und Bildung bis zum Klimawandel. Viele davon sind in der Bay Area sichtbar. Es ist naiv zu behaupten, dass bessere Algorithmen und Facebook-Gruppen dazu beitragen werden, in diesen Bereichen konkrete Fortschritte zu erzielen. Trotz oder eben genau wegen der Tatsache, dass die Menschen so viel Zeit im Netz verbringen, brauchen wir Orte, an denen Menschen zusammenkommen, an der Zivilgesellschaft teilhaben und stärkere soziale Bindungen schaffen können. Zuckerberg und andere CEOs des 21. Jahrhunderts tragen nicht persönlich die Verantwortung für den beklagenswerten Zustand unserer sozialen Infrastruktur. Aber sie tun auch nichts dagegen, indem sie beispielsweise einen Teil ihres Reichtums und Einflusses dazu nutzen, Einrichtungen zu schaffen, die allen Menschen zugutekommen und die nicht zugleich ein gewinnbringendes Projekt waren. Der Eisenbahn- und Stahlmagnat Andrew Carnegie, 1835 bis 1919, war ein Räuberbaron, der gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer gewaltsam unterdrückt hat. Er ging vehement gegen die Einkommenssteuer und andere Versuche der Regierung vor, soziale Ungerechtigkeit zu beheben. Aber er hat auch den Bau von 2.811 Büchereien finanziert, 1.679 davon in den USA. Heutige Unternehmer haben gigantische Vermögen in der neuen Informationsbranche angehäuft, aber keiner hat bisher etwas Vergleichbares getan. Die Philanthropen von heute, insbesondere in der Technologiebranche, fördern leidenschaftlich Projekte wie die Besiedlung des Weltraums oder die Unsterblichkeit. Viele dieser Initiativen zeugen von Selbstüberschätzung und Narzissmus. Komischerweise haben nur wenige CEOs aus dem Informationssektor Büchereien unterstützt, obwohl hier gerade diejenigen, die sich keinen eigenen Netzanschluss leisten können, Zugang zum Internet haben. Außerdem sind öffentliche Bibliotheken unverzichtbarer Bestandteil einer gelebten demokratischen Kultur. Doch die Politiker, die sich der Logik der Märkte verschrieben haben, behaupten seit Jahrzehnten, dass solche Einrichtungen nicht mehr funktionieren und man besser in neue Technologien investieren sollte. Folglich wurden Büchereien die Gelder gestrichen. Sie mussten Personal abbauen, die Öffnungszeiten kürzen und konnten keine neuen Bücher, Zeitschriften und Filme mehr anschaffen. In den meisten US-amerikanischen Gemeinden sind Stadtteilbüchereien in alten, heruntergekommenen Gebäuden untergebracht. In San Jose, in unmittelbarer Nähe von Facebook, Google und Apple, ist das Budget der öffentlichen Bibliothek so knapp bemessen, dass Nutzer, die mit ihren Gebühren mehr als $10 im Rückstand sind, keine Bücher mehr ausleihen oder Computer benutzen dürfen. Bei $50 Schulden schaltet die Bücherei ein Inkassobüro ein. Auch Buchläden waren schon immer mehr als nur Einzelhandelsgeschäfte. Seit Jahrhunderten sind sie Orte der Begegnung, wo man sicher sein kann, auf Menschen zu treffen, die neue Ideen zu schätzen wissen. Eine gute Buchhändlerin ist nicht nur Verkäuferin einer besonderen Ware, sie berät ihre Kunden auch und muss dafür belesen und einfühlsam sein. Es gibt Buchhandlungen, die extra Programme für Kinder und Familien anbieten, Literaturkreise für Erwachsene auf die Beine stellen und regelmäßig Autorenlesungen veranstalten. Inzwischen gibt es zwar billigere und effizientere Möglichkeiten, Bücher zu kaufen, aber je mehr Menschen online shoppen, anstatt in echte Geschäfte zu gehen, desto mehr Buchläden müssen dicht machen und die soziale Infrastruktur verkümmert. Gleiches gilt für Lebensmittelläden. Amazon und Fresh Direct liefern auf Online-Bestellung. Und zwei ehemalige Google-Mitarbeiter haben mit Bodega, inzwischen Stockwell, 2017 ein Unternehmen gegründet, das Verkaufsautomaten aufstellt, die nach dem Bedarf der Menschen vor Ort befüllt werden und so programmiert sind, dass die Kunden dort per Smartphone einkaufen können. Solche Geschäftsmodelle stoßen allerdings auch auf Widerstand. Denn die meisten Menschen leben gerne in der Nähe eines kleinen Ladens, in dem man mit dem Besitzer plaudern kann, auf Nachbarn trifft oder manchmal einfach aus seinem gewohnten Trott herausgerissen wird. Viele haben keine Lust mehr auf das beschränkte Online-Leben, weil die ununterbrochene Interaktion mit dem Bildschirm die kostbaren Momente echter Begegnungen aus Fleisch und Blut zu verdrängen droht. Aus dem Englischen von Birgit Beierlein. Der Autor Erik Kleinenberg ist Professor für Soziologie an der New York University. Der vorliegende Text ist ein Auszug aus seinem jüngsten Buch Palaces for the People – How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization and the Decline of Civic Life. New York, Random House, 2018. Stress, auch noch die Bahn verpasst. Ich komm halt wieder viel zu spät. Nee, damit wirklich keinen Spaß. Wo kommen all die Menschen her? Nur noch Stop and Go. Hochsommer und Berufsverkehr. Die Stadt ist hoffnungslos verstopft. Taxifahrer schenken. Mädchen drängelt um ihr Fluch. Jeder, yeah, yeah, jede. So, ja, yeah, yeah, die Vernunft. Amelie, ich kann nichts dafür. Amelie, endlich am Berufsverkehr. Da ich noch nicht da bin, ich bin längst der Dingertür. Naja, was Ultres passiert, ab dafür. Et riecht noch Aftershave und Schweiß. Als Jared und jede Wissens beim Sommerschluss verkauft, als ob die Huberei hier bringt und einer ist besonders schlau. In die Kreuzerin beruht natürlich wunderbar. Was ja tierisch sind mit, war der Arsch noch alles klar. Amelie, ich kann nichts dafür. Amelie, endlich am Berufsverkehr, dass ich noch mit dir, bin ich denn längst für Dinge dir. Naja, was soll es passiert haben dafür? Ich steh aus, ich denke los mich, ich schau sofort, die Drehstationen riech ja wohl noch hin. Weil ich ja jung, dynamisch, unbelastbar bin. Amelie, ich kann nichts dafür, Amelie. Dat is nog niet door, ben ik z'n längste Dinger dir. Amelie, ich kan niks dafür. Amelie, er bin am Losverkehr. Naja, wat soll's es passieren? Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 181. Die Achse Rom-Berlin. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es por la España. Los bravos hombres del pueblo. August 1936. Nachdem nun sowohl Italien als auch Deutschland in Spanien in Aktion traten, strebten beide Staaten eine Koordinierung der Unterstützung für die spanischen Aufständischen an. Die erste offizielle Kontaktaufnahme fand im Rahmen einer Unterredung zwischen den Chefs der jeweiligen militärischen Geheimdienste, Admiral Wilhelm Canaris und General Mario Roata, am 4. August 1936 am Brenner statt. Diese und folgende Konsultationen machten deutlich, dass beide Staaten einen Sieg der Aufständischen gewährleisten wollten. Auch wurde bekräftigt, dass Franco der alleinige Empfänger der Waffen sein sollte, was in dieser frühen Phase seine Position innerhalb der Militärjunta zusätzlich gestärkt und auch mit dazu beigetragen hat, dass ihm wenig später das Oberkommando tatsächlich übertragen wurde. In diesen ersten Monaten verstanden sich Deutschland und Italien bei aller Ähnlichkeit der Regime jedoch noch als Konkurrenten. Insbesondere die Österreich-Frage und die beiderseitigen Ambitionen in Südosteuropa bedeuteten starke Belastungen für das bilaterale Verhältnis. So hatte Mussolini bei der Bildung der im April 1935 nach dem norditalienischen Konferenzort benannten Stresa-Front Pate gestanden. Italien, Großbritannien und Frankreich wandten sich gegen die deutsche Praxis der einseitigen Aufkündigung multilateraler Abkommen und gegen die durch Berlin angestrebte Revision bestehender Grenzen. Mussolini fühlte sich aber vor allem als Schutzherr Österreichs. Entsprechend schloss Rom 1934 einen Dreierpakt mit Wien und Budapest und unterstützte die autoritäre Regierung von Engelbert Dollfuß in Wien, die eine eigenständige und vom Deutschen Reich unabhängige österreichische Politik betrieb. Mussolini ließ im Juli 1934 sogar zur Unterstützung Österreichs Truppen am Brenner als eine gegen Deutschland gerichtete Abschreckungsmaßnahme aufmarschieren, nachdem infolge eines nationalsozialistischen Putschversuchs in Wien und der Ermordung von Dollfuß der Anschluss an Deutschland herbeigeführt werden sollte. Erst die deutsche propagandistische Unterstützung Italiens während des Abessinien-Konfliktes ab Herbst 1935 führte zu einer Annäherung zwischen beiden Mächten, nachdem die durch den Völkermord verhängten Sanktionen gegen Italien zu einer Frontstellung Roms gegenüber Paris und London geführt hatten. Dieser Annäherungsprozess wurde im Rahmen der Koordination der Hilfe für Franco vertieft und mündete schließlich Ende Oktober 1936 in die Ausrufung der Achse Berlin-Rom. Der antifaschistische Charakter, den der Abwehrkampf der Spanischen Republik rasch erhalten sollte, unterstützte eine ideologische Blockbildung. Machtpolitisches Kalkül prägte jedoch auch weiterhin die Spanienpolitik Hitlers und Mussolinis. Beide waren an der Intervention des jeweils anderen interessiert, um auf diese Weise die eigenen außenpolitischen Risiken zu minimieren, und beide verfolgten in Spanien ureigene strategische Interessen. Ab August 1936, gerade als sich Frankreich immer stärker für eine länderübergreifende Haltung der Nichteinmischung in den Konflikt stark machte, begannen Berlin und Rom mit der Ausweitung ihrer Lieferungen von Ausrüstungsmaterial und Waffen. Am 7. August erhielt Franco von Italien weitere 27 Kampfflugzeuge, 5 Panzerfahrzeuge, 40 Maschinengewehre sowie 12 Flugabwehrkanonen. Die Aufrüstung Francos hatte begonnen, und obwohl die deutsche Intervention durch den späteren Einsatz der Legion Condor im öffentlichen Bewusstsein stärker präsent ist als die italienische, sollte diese letztlich weitaus umfangreicher ausfallen. Bereits die ersten Unterstützungsleistungen erlaubten es den Aufständischen, Operationen durchzuführen, die ihre Situation grundlegend verbesserten. General Mola eröffnete eine Offensive gegen die baskische Provinz Gipuzkoa, um auf diese Weise dem republikanischen Gebiet im Norden eine direkte Landverbindung zu Frankreich zu nehmen. Mit der Unterstützung italienischer Bomberstaffeln wurde Anfang September 1936 die Grenzstadt Irun eingenommen. Zu diesem Zeitpunkt war es den Truppen Francos auch gelungen, westlich von Madrid eine dauerhafte Verbindung zu dem Machtbereich Molas herzustellen. Inzwischen gut gerüstet mit italienischen und deutschen Waffen, umlagerten nationalistische Truppen ab September 1936 nun vom Norden und Westen her die spanische Hauptstadt. Das Bekanntwerden der sowjetischen Waffenlieferungen ab Oktober 1936 führte wiederum zu einem qualitativen Sprung im militärischen, aber auch politischen Engagement. Mitte November entsandten Rom und Berlin Abordnungen zu Franco, was die offizielle Anerkennung der provisorischen nationalistischen Regierung bedeutete. Diese Anerkennung wertete die nationalistische Seite nicht nur international prestigereich auf, der Sieg Francos wurde damit vielmehr für Hitler und Mussolini zu einer zwingenden Aufgabe. Anfang November 1936 hatte entsprechend auch die Verlegung der Legion Condor unter der Führung von General Hugo Sperle nach Spanien begonnen. Diese Einheit sollte insgesamt an die 19.000 Mann umfassen, von denen etwa 6.500 kontinuierlich in Spanien präsent waren. Die Entsendung von Luftwaffeneinheiten hatte aber auch praktische militärische Hintergründe. Die Erfahrungen der Luftwaffe mit neuartigem technischen Material und die Erprobung neuer taktischer Einsatzpläne sollten der im Bau befindlichen Wehrmacht bei ihren Vorbereitungen für den erwarteten großen Krieg nutzen. Daher wurden auch möglichst viele einander ablösende Luftwaffenpiloten nach Spanien entsandt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen unter Gefechtsbedingungen zu sammeln. Nachdem Franco mit der Einnahme Madrids gescheitert war, beschloss seinerseits Mussolini, mit einem Großaufgebot an regulären Truppen Präsenz zu zeigen. Entsprechende Pläne hatten schon seit längerem bestanden. Im Dezember 1936 traf das erste italienische Expeditionsheer unter dem Kommando von General Mario Roatta ein. Die Freiwilligenverbände des Corpo di Truppe Volontarie, CTV, erreichten bis April 1937 eine Truppenstärke von 80.000 Mann. An die 6.000 hiervon gehörten zu Luftwaffeneinheiten, 45.000 zum Heer und 29.000 zu den faschistischen Milizen. Hinzu kamen im Verlauf des Krieges insgesamt an die 1000 Flugzeuge, 2000 Artilleriegeschütze, 1000 Gefechtswagen sowie gewaltige Mengen an Maschinengewehren und Gewehren. Mussolini wollte mit diesem breit angelegten Engagement die eminente Bedeutung der italienischen Unterstützung für den Sieg Francos deutlich zum Ausdruck bringen und damit ein Abhängigkeitsverhältnis begründen. Italien war aber nicht zuletzt aufgrund dieser massiven Präsenz, der damit verbundenen Risiken sowie der daraus resultierenden Einschränkung der Handlungsfreiheit an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die strategischen Interessensgegensätze zwischen Italien und Großbritannien sowie Frankreich im westlichen Mittelmeerraum banden die italienische Regierung an Deutschland. Das Reich arbeitete zwar ebenfalls auf einen Sieg Frankos hin, doch bot sich ihm die Möglichkeit, aus der Lage zusätzliches Kapital zu schlagen. So lag es im Interesse Berlins, die Kräfte Italiens politisch und militärisch in Spanien gebunden zu halten, um wiederum in Mitteleuropa und zunächst insbesondere im Hinblick auf Österreich freie Hand zu bekommen. Die Reichsregierung nahm daher davon Abstand, mit den Italienern auf der Iberischen Halbinsel kräftemäßig gleichzuziehen. Die Legion Condor. Die Legion Condor wurde an sämtlichen Frontabschnitten zum Einsatz gebracht und war für die Nationalisten ein wichtiges Element zur wirkungsvollen Vorbereitung, Absicherung und Unterstützung von Bodenangriffen. Die dadurch entstandene militärische Überlegenheit war an der Nordfront besonders eklatant, da die republikanischen Einheiten hier auf keinerlei Luftunterstützung zurückgreifen konnten. Die Bombardierung der kleinen baskischen Stadt Guernica ist dabei zum Symbol geworden. Pablo Picasso nahm diesen Angriff zum Anlass, eine monumentale Anklage gegen Krieg und Zerstörung für den spanischen Pavillon auf der Weltausstellung von 1937 in Paris zu gestalten. Die besondere Bedeutung dieses Ortes bestand vor allem darin, dass an der Eiche von Guernica die spanischen Herrscher traditionell schworen, die Sonderrechte der baskischen Gemeinden zu wahren. Auch der Präsident der baskischen Regierung, José Antonio Aguirre, legte hier im Oktober 1936 seinen Amtseid ab. Die Bombardierung führte damit nicht nur zu heftigen Reaktionen innerhalb der mit der Republik sympathisierenden Öffentlichkeit, sondern erregte aufgrund der Verwurzelung des katholischen Glaubens innerhalb der baskischen Bevölkerung auch eine international heftige Reaktion katholischer Kreise. Der Angriff auf Guernica wurde auch als Angriff auf das gesamte baskische Volk und dessen angestammte Freiheiten gedeutet. Gerade um die Hintergründe der Bombardierung sind eine Vielzahl von Legenden entstanden. So verbreitete die frankistische Propaganda zunächst Meldungen, wonach die schrecklichen Zerstörungen durch republikanische Einheiten im Rückzug herbeigeführt worden seien. Offenbar war wohl selbst die nationalistische Militärführung überrascht von der gewaltigen Wirkung der Flächenbombardierung und sie fürchtete verheerende Auswirkungen, insbesondere auf die katholische Weltöffentlichkeit. Demgegenüber steht heute fest, dass Einheiten der Legion Condor sowie ein italienischer Fliegerverband über Stunden hinweg Angriffswellen gegen die Wohngebiete der Ortschaft flogen, was zu einer völligen Zerstörung des Stadtbereichs führte. Mögliche weitere strategische Ziele wie die Sprengung einer Brücke als Knotenpunkt in den Verbindungen zur Front blieben wiederum unberührt. Die Legion Condor hatte bereits bei vorangegangenen Angriffen keinerlei Skrupel gezeigt, auch Wohngebiete zu bombardieren und auf diese Weise die Bevölkerung zu terrorisieren und zu demoralisieren. In diesem Fall scheint aber, bei Berücksichtigung des Typs und der Zahl der eingesetzten Flugzeuge, der verwendeten Bombentypen, der Bombenmengen, der Flugformation, der Flughöhe und vor allem des Ausmaßes und der Lokalisierung der Schäden, die zerstörerische Wirkung eines gleichzeitigen Einsatzes von Brand- und Sprengbomben erprobt worden zu sein. Wenngleich damit die Urheberschaft sowie die Absichten der Bombardierung als geklärt gelten können, ist die militärische Verantwortlichkeit für die Bombardierung aus Mangel an eindeutigen Beweisen umstritten. Insbesondere haben dem Frankismus nahestehende Autoren immer wieder behauptet, der spanischen Militärführung sei von den deutschen Bombardierungsplänen vorab nichts bekannt gewesen. Sie lenken die Verantwortung auf ein eigenmächtiges Handeln deutscher Offiziere. Demgegenüber vertreten Autoren wie Herbert Southworth die These, dass das Vorhaben den Spaniern und insbesondere General Mola bekannt gewesen sei und dieser das geplante Vorgehen nicht nur gut geheißen, sondern auch explizit gefordert habe, um die Verteidigungsmoral der Basken durch die Zerstörung ihres kulturellen Zentrums zu schwächen. Der Historiker Ángel Viñas wiederum schließt aus den Kommunikationssträngen zwischen deutschen und spanischen Kommandostellen auf eine klare Abstimmung im Vorfeld der Bombardierung, wenngleich der Legion Condor auf der operativen Ebene ein großer Gestaltungsspielraum eingeräumt worden sei. Eine Anordnung aus Berlin oder eine Rücksprache bei militärischen Stellen in der Reichshauptstadt im Vorfeld der Operation erscheint indes im Licht der Einsatzabläufe unwahrscheinlich. Schließlich kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass den Deutschen und insbesondere dem Kommandeur der Legion Condor die symbolische Bedeutung Guernicas nicht bekannt war. So sehr die Entrüstung über die flächendeckende Zerstörung von Guernica auch gerechtfertigt ist, war diese weder die einzige noch die erste, die die Legion Condor verursacht hatte. Wenige Wochen zuvor war das benachbarte Durango das Ziel von groß angelegten Luftangriffen gewesen, nach Hugh Thomas die erste wehrlose Ortschaft Europas, die im erbarmungslosen Bombenhagel unterging. Doch dieser Angriff hat deutlich weniger Beachtung durch die Weltöffentlichkeit erfahren. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 181, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Jahr 2006 im Verlag C.H. Beck in München erschienen. Carlos Collado Seidel lehrt als Privatdozent neuere Geschichte an der Universität Marburg. No pasarán. Pasaremos. Ist ein älterer Herr mit gütigem Blick. Und wenn du mit ihm gehst, kommst du niemals zurück. Er hat unendlich viel Geduld. Wenn du verschwindest, ist es nicht seine Schuld. Nenn seinen Namen nie. Er ist ein älterer Herr mit fliehendem Kinn. Nicht kennst, schaust du kaum zweimal hin. Er kleidet sich meist ganz in Grau. Er weiß, wer du bist und er kennt dich ganz genau. Nenn seinen Namen. Stunde, dann schlägt, wirst du ihn sehen. Nenn seinen Namen nicht. Thank you. Ja, schrecklich schönes Lied von Herrn Farin Urlaub von seinem 2001 Album Endlich Urlaub. Das Lied Der Kavalier. Gruselig, nicht wahr? Jo. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Bringen wir gleich noch ein Lied hinterher. Bestandsaufnahme von Frau Julia Engelmann live. Bestandsaufnahme Teil 1 von 3. Was ich nicht hab. Ich hab keine Schokoladenseite, keine Macht, keine Kneipe. Ich hab keinen Plan B, ich hab keinen Plan A. Ich hab keinen Wunschpunkt, wenn ich Gatzmas sag. Ich hab kein gutes Bauchgefühl, weil ich's mit Hunger verwechsel. Ich hab kein Ordnungsempfinden, obwohl ich Ordnung sehr schätze. Ich hab keinen Swag und keinen Sixpack, keine Big Band, Nickname Big Mac. Ich hab keine Straße, kein Bezirk, kein Block, bin nicht bei Tinder, hab auch sonst nie gevloggt. Ich hatte nie genug Mut, beim Flaschendrehen die Flasche zu drehen. Ich hab noch nie Sternschnuppen, nie Glühwürmchen, nie Titanic gesehen. Ich kann nicht name-droppen, Party hoppen, nicht Smalltalk, Moonwalken. Ich hab keinen X-Faktor, egal, ist nur ein Wort mit einem X davor. Mein Facebook ist nicht die Chronik von Narnia. Wer weiß, vielleicht hab ich kein Karma. Bestandsaufnahme, Teil 2 von 3. Was ich hab, aber nicht will, das ist der längste Teil. Ich hab so bescheuert viel Angst, mich falsch zu entscheiden, irgendwo wegzugehen, wenn ich mir eigentlich gerade nur wünsche zu bleiben. Ich hab Angst, Fehler zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wichtig sind. Ich hab Angst, zu spät zu bemerken, welche Wege doch richtig sind. Ich hab Angst davor, wie schnell Zeit vergeht, dass ich sie nicht richtig nutze. Ich hab Angst, dass ich nicht umsetzen kann, was mir eigentlich lange bewusst ist. Und was ich noch hab, ist das Gefühl, alle anderen sind besser. Oder wenigstens etwas. Denn ich muss leider ziemlich oft feststellen, Millionäre sind reicher, alte Menschen sind weiser. Luft ist luftiger, leichter. Äpfel, fruchtiger, reifer, das Meer viel berauschender, Einhörner, flauschiger, Kleber ist klebriger, Bäume sind ewiger als ich und ich mag dich mehr als du mich. Bestandsaufnahme, Teil 3 von 3, was ich hab. Ich hab so viele Dinge, viel mehr als ich ehr und vertrage. Ich hab mehr Schmuck, als ich eigentlich trage und ein Einrad, mit dem ich nie fahre. Und ich hab Augen, die was ich betrachte, auch tatsächlich sehen. Ich hab Beine, die stolpern und tanzen oder tatkräftig gehen. Ich hab mein Leben, das endlich ist und nicht selbstverständlich ist. Eine Seele, vielleicht, auch wenn der Gedanke befremdlich ist. Und ich hab noch was, das vergesse ich oft, dann muss ich mich wieder besinnen. Ich hab tausend Gründe zum Lachen, muss einen zum Weinen und vor allem so viel zu gewinnen. Ich hab so viel zu gewinnen, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich weiß, ich hab dich nicht und doch hab ich mehr als gedacht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich weiß, ich hab dich nicht und doch hab ich mehr als gedacht. Ich bin glücklich. Sehr interessant diese Woche im Spiegel, ein Interview mit der Journalistenlegende Bob Woodward. Wer erinnert sich nicht an diesen Watergate-Enthüller? Der hatte nämlich ein Treffen mit niemand Geringerem als mit Donald Trump und hat mit ihm über die tödliche Corona-Politik gesprochen. Es geht um die Frage, gibt es ein drohendes Chaos bei der US-Wahl? Ich stelle Bob Woodward noch einmal kurz vor und dann lesen wir mal in das Interview rein. Washington wirkt während der Corona-Pandemie wie ausgestorben, schreibt der Spiegel. Viele Büros rund um das Weiße Haus sind geschlossen. Die wenigen geöffneten Restaurants in der US-Hauptstadt sind meistens leer. Auch Bob Woodward, der ist mittlerweile 77 Jahre alt, arbeitet zu Hause. Seit Jahrzehnten zählt der Journalist zu den wichtigsten Chronisten des politischen Betriebs in der US-Hauptstadt. Anfang der 70er Jahre deckte er bei der Washington Post zusammen mit seinem Kollegen Carl Bernstein den Watergate-Skandal auf, der 1974 zum Sturz des Präsidenten Richard Nixon führte. Später schrieb er Bücher über die Anschläge vom 11. September, George W. Bush und Barack Obama. Woodward wurde mit 2 Pulitzerpreisen ausgezeichnet. Für sein neues Buch Wut, das gerade im Hansa Verlag auf Deutsch erschienen ist, hat der Reporter in den vergangenen 10 Monaten Gespräche mit Top-Leuten aus der Regierung geführt. Trump selbst konnte er ebenfalls interviewen. Ich stelle mal gerade das Buch vor, Bob Woodward, Wut, Hansa Verlag, 550 Seiten, 24 Euro. Der Spiegel fragt, Herr Woodward, in Ihrem Buch kommen Sie zu dem Schluss, Trump ist der falsche Mann für das Amt des Präsidenten. Warum? Woodward, nach meinen Recherchen waren für mich die Belege eindeutig, dass er insbesondere beim Umgang mit dem Coronavirus versagt hat. Bei einem streng geheimen Treffen am 28. Januar, an dem unter anderem sein Sicherheitsberater Robert O'Brien teilnahm, wurde ihm in aller Deutlichkeit dargelegt, dass eine Pandemie kommen würde. Ihm wurde erläutert, dass es wie bei der spanischen Grippe von 1918 sein würde, bei der in den USA rund 675.000 Menschen starben. Weltweit gab es damals mindestens 50 Millionen Tote. Trump hat die Sache vertuscht, anstatt die Menschen zu warnen. Spiegel, in den USA haben sich mehr als 8 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als 220.000 US-Amerikaner sind bislang gestorben. Woodward, der Präsident hätte die Öffentlichkeit früh einbinden können. Es gab Gelegenheiten. Ich denke dabei an seine Rede zur Lage der Nation am 4. Februar, als er vor dem Kongress sprach. Er redete nur etwa 15 Sekunden lang über das Virus. Er sagte, wir tun alles, was wir können. Gut 40 Millionen Menschen hörten bei dieser Rede zu. Er hätte sagen können, ich bin gewarnt worden und wir haben eine große Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor uns. Aber er hat nichts dergleichen getan. Haben Sie eine Erklärung für sein Verhalten? Woodward, ich habe allein in diesem Jahr fast 9 Stunden lang mit Trump geredet. Ich glaube inzwischen, er versteht schlicht nicht, dass es seine Verantwortung ist, die Menschen zu schützen. Er begreift auch nicht, dass er die Verantwortung hat, die Wahrheit zu sagen. Und er versteht seine moralische Verantwortung nicht, die Pflichten eines Präsidenten gewissenhaft zu erfüllen. Ich kenne einige republikanische Senatoren, die Trump für den falschen Mann für den Job halten, dies aber nicht öffentlich sagen. Ich sage es, weil ich nicht zu denjenigen gehören will, die schweigen. Trump war bereit, für ihr Buch mit ihnen zu sprechen. Er wollte offenkundig seine Sicht der Dinge schildern. Sie haben 18 Interviews mit ihm geführt. Manchmal hat er sie in der Nacht angerufen. Es war nach 10 Uhr abends. Spiegel, sie trugen stets ein Diktiergerät bei sich, um ihn aufnehmen zu können, falls er sich überraschend meldete. Woodward, das musste ich so machen. Nur einmal habe ich das Gerät nicht dabei gehabt und konnte ihn nicht aufnehmen. Da habe ich mir Notizen gemacht. Spiegel, wie liefen die Treffen mit Trump im Oval Office ab? Woodward, das erste Interview war am 5. Dezember 2019, also im vergangenen Jahr. Ich ging hinein und nahm ein kleines Olympus-Tonbandgerät mit. Ich schaltete es an, legte es auf den Tisch des Präsidenten und sagte zu ihm, das wird alles aufgezeichnet für ein Buch, das im September oder Oktober herauskommen wird. Trump war damit einverstanden. Für unser Gespräch hatte er 3 Dinge vor sich liegen. Bilder von seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, Kopien der Briefe, die er mit Kim ausgetauscht hatte, und dann lagen da in der Mitte des Schreibtischs noch die Ernennungsurkunden für Richterämter, die ihm sehr wichtig sind. Das waren quasi seine Requisiten für unser Gespräch. Spiegel, Trump wollte also Eindruck auf sie machen. Woodward, er zeigte mir die Bilder von Kim Jong-un, von denen er sagte, sie seien einzigartig und sie waren alle bekannt. Die Bilder waren überall im Internet zu sehen. Ich überspringe jetzt einen Teil des Interviews und komme zu der nächsten Frage, die sehr wichtig ist. Sie haben den Watergate-Skandal aufgedeckt. Ist Trumps Regentschaft vergleichbar mit der des damaligen Präsidenten Richard Nixon? Woodward, Nixon war ein Verbrecher. Wir haben das damals geschrieben und es wurde mit geheimen Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus bewiesen. Niemand hat bislang zu meiner Zufriedenheit bewiesen, dass Trump ein Krimineller ist. Ja, es gibt viele Fragen. Da ist die Mueller-Untersuchung, das Amtenthebungsverfahren in der Ukraine-Affäre, aber niemand hat ihm bislang ein Verbrechen nachgewiesen. Trump hat vor allem dabei versagt, das Land vor der Pandemie zu schützen. In Vietnam betrug die Gesamtzahl der Toten auf amerikanischer Seite 58.000. Durch die Pandemie haben wir in den USA bereits bald viermal so viele Menschenleben verloren. Der Präsident hat die Pflicht, das Volk zu warnen. Das hat Trump nicht getan. Stattdessen hat er geleugnet und beim Management der Krise versagt. Und es gibt immer noch keinen Plan. Spiegel, viele Menschen würden sagen, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten in Gefahr ist und dass Trump wie ein Autokrat regiert. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Woodward, ich schreibe in dem Buch, dass die Führung versagt hat, aber dass die Demokratie zumindest im Moment noch hält. Trump läuft nicht herum und schaltet die Presse aus. Niemand hat meine Büros oder mein Haus durchsucht. Die freie Presse funktioniert noch immer. Wir haben ein funktionierendes Wahlsystem, obwohl Trump auch das angreift. Spiegel, im Moment deuten die Umfragen auf eine Niederlage für Trump bei den Wahlen am 3. November hin. Woodward, nun, es ist durchaus möglich, dass er gewinnt. Eine Reihe von Leuten glaubt, es sei unmöglich. Ich traue den Umfragen nicht. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Der nächste Song ist Geisterstadt, geschrieben für meine Heimatstadt Erfurt. Straßen, wo einst das Leben tobte, stehen Schilder ohne Namen wie ein Duft ohne Note. Aus Gräben ragen Kräne, ein Fähnchen weht dort oben und winkt aus goldenen Zeiten, als hier noch jemand wohnte. Unter dem Gullideckel verdampft ein wenig Leben, der Rest bleibt eingesperrt wie Wünsche aus dieser Gegend. Hochhäuser hängen am Himmel als starre, dicke Fäden, Dreck unter meinen Füßen verschwindet mit dem Regen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen, was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt, hier tief im Osten, wo ist all das Leben? Manch leere Wohnung versteckt hinter einem kleinen Vorhang, die Tür steht hier noch offen, als ob jemand gleich zurückkommt. Kein Fenster eingeschmissen, alles so unversehrt. Eine Bank mit eingeritzten Sprüchen in einem Herz. Und an der Haltestelle, der Fahrplan längst vergibt. Parkplätze ohne Ende, die große Uhr steht still. Auf einer Werbetafel, günstiger wär gestohlen. Ich glaub in diesem Leben gibt's hier nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen, was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt, hier tief im Osten, wo ist all das Leben? Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen, was ist hier gewesen? Geisterstadt beginnt, hier tief im Osten. hier tief im Osten. Land. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 26. Oktober bis zum 2. November 2020. Madrid. Die spanische Regierung hat sich auf die zweite Corona-Welle wider besseren Wissens nicht vorbereitet, weder gesetzlich noch im Gesundheitswesen. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat angesichts der zweiten Corona-Welle erneut den Alarmzustand, einen zivilen Ausnahmezustand, ausgerufen. Anders als im Frühjahr soll es keinen vollständigen Lockdown geben, sondern nur nächtliche Ausgangssperren und falls notwendig Einschränkungen in der Mobilität. Sicher, die Zahlen zeigen, dass drastische Schritte notwendig sind. Doch das Problem ist das Warum und das Wie dieses Ausnahmezustandes. Die jetzige Situation war vorherzusehen, doch die Regierung ließ fast 8 Monate verstreichen, ohne die Gesetzeslage so anzupassen, dass gezielte Eingriffe ohne Ausnahmezustand für ein ganzes Land möglich sind. Hinzu kommt, dass Sánchez Corona-Hilfsgelder an die Regionen vergab, ohne zu überprüfen, wohin sie fließen. Madrid etwa hat 1,7 Milliarden Euro bezogen, ohne wie zugesagt, das Netz der Kontaktverfolger auszubauen und zusätzliches Personal im Gesundheitswesen anzuheuern. Ende der Woche wird die Regionalregierung in Madrid mit großer Marketingshow ein neues Pandemie-Krankenhaus eröffnen. Es hat mehr als 50 Millionen Euro gekostet. Es ist ein Krankenhaus ohne eigenes Personal. Die notwendigen Ärzte und Pfleger werden aus anderen Hospitälern abgezogen. Das verschärft die angespannte Lage noch. Anders als im Gesetz vorhergesehen, will Sánchez den Ausnahmezustand nicht alle 2 Monate vom Parlament verlängern lassen. Er will gleich 6 Monate. Und es ist zu befürchten, dass ihm die Mehrheit im Parlament diesen Gefallen tut. Die Möglichkeit schwerwiegender Einschränkungen von Grundrechten wie dem der Bewegungsfreiheit bis Mai ohne parlamentarische Kontrolle, Demokratie muss anders aussehen, auch in der Krise. Mit dem Alarmzustand will Sanchez zurück zu den Zahlen von Anfang Juli, als tagelang keine Covid-Toten zu beklagen waren. Damals hatten es Regionalregierungen und Sanchez eilig, das Land zu öffnen, um die Sommersaison im Tourismus zu retten. Jetzt sterben wieder 200 Patienten täglich. Und das alles wegen einer Handvoll Euro. Santiago de Chile, Verfassungsreferendum in Chile. Chile schreibt Geschichte, sagt die Junge Welt am heutigen Montag auf ihrer Titelseite. Überwältigende Mehrheit stimmt in Referendum für Ausarbeitung neuer Verfassung und gegen Erbe der Diktatur. Die noch aus der Zeit der Diktatur unter Augusto Pinochet von 1973 bis 1990 stammende Verfassung Chiles wird durch eine neue ersetzt. Das ergibt das vorläufige Ergebnis des am Sonntag Ortszeit durchgeführten Referendums nach Auszählung von mehr als 99% der abgegebenen Stimmen. Nach Angaben der Wahlbehörde Servicio Electoral de Chile, Servel, sprachen sich dabei 78,27% der Wähler für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung aus. Das entspricht mehr als 5,8 Millionen Chileninnen und Chilenen. Mit fast ebenso vielen Stimmen und 78,99% entschieden sich die Wähler dafür, dass der Text des neuen Grundgesetzes von einem konventionellen Verfassungskonvent erarbeitet werden soll. Dessen 155 Mitglieder, die je zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen sollen, werden nun im April des kommenden Jahres direkt gewählt. Damit sprach sich eine überwältigende Mehrheit gegen den sogenannten gemischten Verfassungskonvent aus. Ein solcher hätte zu 50% aus Vertretern politischer Parteien bestanden, die im Parlament sitzen. Die verfassungsgebende Versammlung soll spätestens nach einem Jahr einen Entwurf vorlegen, über den die Chilenen dann erneut per Referendum abstimmen. Das Referendum, das ganz im Zeichen des Infektionsschutzes stand, zeichnete sich durch eine hohe Wahlbeteiligung aus. Bilder von langen Schlangen vor den Wahllokalen machten im Internet die Runde. Nach Angaben von Cervell gaben insgesamt mehr als 50% der 14,8 Millionen Wahlberechtigten im In- und Ausland ihre Stimme ab. Das entspricht der höchsten Wahlbeteiligung seit in Chile 2012 die bis dahin geltende Wahlpflicht abgeschafft wurde. Die eigentlich bereits für April geplante Abstimmung war von der Regierung wegen des Beginns der Corona-Pandemie verschoben worden. Bereits vor der Verkündung der ersten Ergebnisse versammelten sich in allen größeren Städten des Landes feiernde Menschen auf zentralen Plätzen. Im Zentrum der Hauptstadt, Santiago, kamen Hunderttausende zusammen, die mit Sprechchören, Musik und Feuerwerk ihrer Freude freien Lauf ließen, wie auf zahlreichen Videos in den sozialen Medien zu sehen ist. Die Plaza Italia, von der Protestbewegung in Platz der Würde umgetauft, hatte sich vor mehr als einem Jahr zum Symbol des Aufstands entwickelt, unter dessen Druck der rechte Präsident Sebastián Piñera einem Verfassungsreferendum zustimmen musste. Auch nahezu das gesamte politische Spektrum zeigte sich nach dem von vielen als historisch bezeichneten Triumph der Anhänger einer neuen Verfassung mit dem Abstimmungsverlauf zufrieden. So erklärte Staatschef Piñera am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast La Moneda, das Referendum sei der Beginn eines neuen Weges, den wir alle zusammen gehen müssen. Der Parlamentsabgeordnete Hugo Gutiérrez von der KP Chiles gratulierte den Wählerinnen und Wählern zum Ergebnis. Über den Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: Das Volk Chiles hat beschlossen, sein Land zurückzuerobern und es den Habgierigen und den Machthungrigen zu entreißen. In der Kampagne Apruebo Chile Digno, ich stimme für ein würdiges Chile, zusammengeschlossene Organisationen erinnerten derweil ebenfalls auf Twitter daran, dass der Kampf weitergeht. Wir müssen uns weiter auf der Straße organisieren, auf dass das Volk bestimmt, was die Delegierten des Verfassungskonvents entscheiden. Berlin. Die Gastronomie in Deutschland hat seit dem Corona-Lockdown im Frühjahr beträchtlich an Umsatz eingebüßt. Zwischen März und August nahmen Restaurants, Cafés, Caterer und Bars preisbereinigt 40,5% weniger Geld ein als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im kompletten Lockdown-Monat April fielen die Umsätze mit einem Minus von gut 68%, demnach am stärksten. Nach der Öffnung im Mai erholten sich die Geschäfte zwar kontinuierlich, im August lag der Erlösrückgang aber immer noch bei etwa 22%. Wegen Sperrstunden und Kontaktbeschränkungen in Corona-Hotspots bekommt die Gastronomie erneut Probleme. Innerhalb der Branche waren Lokale wie Kneipen und Bars besonders betroffen, die ihr Geld mit Getränkeausschank verdienen. Ihr Umsatz fiel von März bis August um mehr als 45% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Thema Verkehrswende, Thema Protestkultur in Deutschland. Aus Protest gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen haben sich am Montag Umweltaktivisten von mehreren Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt. Zu einer Aktion kam es am Morgen an der Autobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen. Dort sagte eine Aktivistin: Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit. Hintergrund sind die Rodungen im Dannenröder Forst und im Herrenwald, bei denen Bäume für den Autobahnbau gefällt werden. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer. Thema Terror in Deutschland. Berlin. Nach dem Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts, RKI, in Berlin-Tempelhof sind bislang keine Tatverdächtigen bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in alle Richtungen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ermittelt wird wegen versuchter Brandstiftung. Gegen die Fassade waren laut Polizei in der Nacht zum Sonntag Brandsätze geworfen worden. Ein Sicherheitsmitarbeiter konnte die Flammen löschen. Die Verdächtigen flüchteten. Arbeiterklasse im Staub. Düsseldorf. Im vergangenen Jahr sind 2 von 3 Neueinstellungen sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse gewesen. Von knapp 10,3 Millionen Neueingestellten mit sozialversicherungspflichtigem Beschäftigungsverhältnis waren insgesamt 6,6 Millionen oder 65% atypisch beschäftigt, also etwa befristet, geringfügig oder beides. Das berichtete die Rheinische Post am Montag unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linke. 40% der Neueinstellungen entfielen auf befristete Stellen, 9% aller Neueingestellten, etwa 1 Million Beschäftigte, waren Leiharbeiter. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Dienstag, dem 27. Oktober 2020. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Corona-Maßnahmen. Einen Tag vor den Beratungen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten der Länder zeichnen sich Einschränkungen im Alltag ab. Spitzenpolitiker verschiedener Parteien plädieren für bundesweit einheitliche Regelungen. Darunter strikte Beschränkungen persönlicher Kontakte im Privatbereich. Betriebe, Schulen und Kitas sollen möglichst lange offen bleiben. Neuer Fraktionsvorsitzender bei der AfD in Brandenburg. Die Fraktion im Landtag hat den Abgeordneten Hans-Christoph Berndt zum Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Andreas Kalbitz an, den die Partei ausgeschlossen hatte. Berndt ist Vorsitzender des Vereins Zukunft Heimat, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Barrett als Verfassungsrichterin vereidigt. Der US-Senat hatte die konservative Juristin zuvor bestätigt. Für die von Präsident Trump nominierte Kandidatin stimmten 52 der insgesamt 100 Senatoren. Damit steigt die Zahl der als konservativ eingeschätzten Richter am obersten Gerichtshof auf 6 von insgesamt 9. Erneut antifranzösische Proteste. In Bangladesch demonstrierten 40.000 Menschen gegen Kritik von Frankreichs Präsident Macron am Islam. Sie forderten einen Boykott französischer Waren und verbrannten ein Bild Macrons. In Teheran bestellte das iranische Außenministerium den französischen Botschafter ein. Vorbereitungen auf den Taifun Molave in Vietnam. In den Küstenregionen haben sich mehrere hunderttausend Menschen in Sicherheit gebracht. Schulen sind geschlossen, Flüge abgesagt. Der Wirbelsturm soll morgen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf Land treffen. Meteorologen warnen vor einem der heftigsten Stürme der vergangenen 20 Jahre. Das Wetter. Morgen im Süden und Osten viele Wolken und einzelne Schauer, sonst oft freundlich. Am Nachmittag und Abend im Westen und Nordwesten Schauer und windig. Höchstwerte 9 Grad in Niederbayern bis 17 Grad am Oberrhein. Und weiter geht es im Karikaturenstreit. Paris. In seltener Einigkeit verurteilten Teheran und Riad Mohammed-Karikaturen. In Bangladesch gehen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Paris, Berlin. Weitere Staaten haben in die Kritik an der Reaktion Frankreichs auf den Mord an einem französischen Lehrer eingestimmt. Das iranische Außenministerium habe einen französischen Diplomaten einbestellt und dagegen protestiert, dass Präsident Emmanuel Macron die Veröffentlichung von Karikaturen des Propheten Mohammed verteidigt habe, meldete das irakische Staatsfernsehen am Dienstag. Die saudische Führung bezeichnete die Zeichnungen als beleidigend. Saudi-Arabien lehnt jeden Versuch ab, Islam und Terrorismus in Verbindung zu bringen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Gleichzeitig wandte sich das Königreich gegen jede Form des Terrors. Gerade die. Beide Staaten riefen nicht zu einem Boykott französischer Waren auf, wie es am Montag der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan getan hat. In Bangladesch demonstrierten tausende Menschen gegen Macron und forderten einen Boykott Frankreichs. Bilder zeigten, wie Demonstranten die französische Flagge und Bilder des Präsidenten verbrannten. Auch in der Türkei gab es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Proteste in mehreren Städten, darunter in Ankara und Istanbul. Frankreich hat inzwischen Sicherheitshinweise für mehrere mehrheitlich muslimische Länder veröffentlicht. Unter anderem in der Türkei, in Indonesien, im Iran, in Bangladesch. Da seien Französinnen und Franzosen aufgerufen, sich von Protesten fernzuhalten, hieß es am Dienstag von Seiten des Außenministeriums in Paris. Auch öffentliche Versammlungen sollten gemieden werden. Da wird man schnell mal zusammengeschlagen oder gelyncht. Staatschef Emmanuel Macron hatte mehrfach die Meinungsfreiheit und das Veröffentlichen von Karikaturen verteidigt, zuletzt bei der Gedenkfeier für den von einem mutmaßlichen Islamisten enthaupteten Lehrer Samuel Paty. Der Lehrer hat im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Vor allem strenggläubige Muslime lehnen eine bildliche Darstellung des Propheten ab und empfinden sie als beleidigend. Explizit verboten ist sie im Koran aber nicht. In Spanien haben wir gerade den ersten unbefristeten Ärztestreik in über 25 Jahren. Heute beginnen wir, so sagt Gabriel de Poro, der ist Generalsekretär des Ärzteverbandes COM, die Ärzte einen landesweiten Streik, den ersten seit 25 Jahren, weil wir nicht zulassen werden, dass diese oder irgendeine andere Regierung das öffentliche Gesundheitssystem Spaniens demontiert. Wir wollten diesen nationalen Streik nicht beginnen und diese Regierung war in der Lage, ihn zu stoppen. Was öffentlich ist, gehört allen, was privat ist, gehört nur 1%. USA, Trumpland, wir werden ihn los. Seit Samstag läuft auch in New York die Präsidentenwahl. Schon am ersten Tag stehen dort vor allem Leute an, die Trump aus tiefstem Herzen ablehnen. New York. Jona Ainis, Angela Howard und Susan McHenry haben 4 Jahre auf diese Gelegenheit gewartet. Nach 2 Stunden in der Warteschlange ist der Eingang zum Brooklyn Museum mit dem Wahllokal in Sichtweite gerückt und ihre Vorfreude steigt. Wir schaffen es, frohlockt Jona Ainis. Wir wählen ihn ab. Mit 19 ist sie die jüngste der 3 Frauen. Als Donald Trump sein Amt antrat, war sie noch in der Schule. Seither hatte sie gegen seine Politik demonstriert. Aber dies ist ihre erste Gelegenheit, ihre Meinung an der Urne kundzutun. Sie trägt einen Sticker mit der Aufschrift No Malarkey, kein Quatsch. Das irisch-amerikanische Slangwort gehört zum Repertoire von Joe Biden. Er hat es auch bei seinen tumultarischen Fernsehdebatten mit Trump benutzt. Es ist der erste Tag der Vorab-Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen im Bundesstaat New York. Die frühe Stimmabgabe, die in New York vor dem eigentlichen Wahltermin beginnt, soll das Gedränge in den Wahllokalen am 3. November entzerren und bietet eine zusätzliche Alternative zur Briefwahl. Vor allem Risikogruppen waren als Frühwähler und Frühwählerinnen erwartet worden, Menschen, für die eine Ansteckung mit dem Virus lebensbedrohlich sein könnte. Aber an diesem Samstag strömen in der größten Stadt des Landes mehrheitlich junge Leute zu den 88 Wahllokalen quer durch New York. Unter ihnen sind besonders viele POC, braune und schwarze US-Amerikaner und Amerikanerinnen. Vote wählt steht auf Masken von Wartenden. Sie reden von staatsbürgerlicher Pflicht, von der Macht des Volkes und von Veränderung. Manche sitzen auf Campingstühlen, die sie alle paar Minuten ein paar Schritte näher zum Wahllokal schieben. Alle tragen Masken, das ist Pflicht im Wahllokal, und alle versuchen, die 6 Fuß Sicherheitsabstand einzuhalten. Auf halber Strecke der Schlange bietet eine Gruppe gratis Getränke und Snacks an. Der gewählte Ombudsmann der Stadt, Jomene Williams, preist das frühe Wählen als eine Garantie, dass die Stimme ins System kommt und schon am Wahltag mitgezählt wird. Die Briefwahl ist riskanter. Erstens ist die Post personell unterbesetzt. Zweitens führt Trump eine Kampagne gegen die Briefwahl, von der er behauptet, sie sei eine Einladung zur Wahlfälschung. Und drittens zählen die meisten Bundesstaaten die Briefwahlstimmen erst nach allen anderen Stimmen. Vielerorts wird das dazu führen, dass die Ergebnisse der Briefwahl erst Tage nach der Abstimmung am 3. November bekannt werden. Die 1,5 Kilometer lange Schlange vor dem Brooklyn Museum ist eine Demonstration gegen Trump. Auf T-Shirts steht Black Lives Matter. Auf manchen prangt auch das Bild von Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris. New Yorkerinnen kannten den Immobilienspekulanten Trump, seine Türme, seinen Rassismus und seine Eitelkeit schon lange vor seiner Wahl ins Weiße Haus. Aber nie waren sie so motiviert gegen ihn. Ariel Samara hat in den zurückliegenden Jahren oft befürchtet, dass Trump noch einmal gewinnen könnte. Das ändert sich mit der ersten Fernsehdebatte, bei der er 1,5 Stunden lang vor Millionen Fernsehzuschauern gepöbelt, beleidigt und die Wahrheit verdreht hat. Seither ist sie hoffnungsvoll, dass Biden gewinnt. Jill und Ira Mond sind Bühnenarbeiterinnen vom Broadway. Sie gehören zu den mehr als 30 Millionen Menschen in den USA, die in der Pandemie ihre Jobs verloren haben. Sie sind seit Monaten arbeitslos. Seit Ende Juli haben sie auch die staatliche Hilfe zum Arbeitslosengeld verloren. Weil Trump in der Viruskrise versagt hat, sind sie zuversichtlich, dass Biden und Harris es schaffen werden. Die Demons glauben sogar, dass die Demokratinnen die Mehrheit im Senat zurückerobern können. Ein Wahlhelfer kommt zum hinteren Teil der Schlange vor dem Brooklyn Museum. Er lädt die älteren Wartenden ein, mit ihm nach vorn zu kommen, und er informiert die anderen, dass nur jene, die den Eingang bis 16 Uhr erreichen, an diesem Tag wählen können. "Kommt an einem anderen Tag wieder", rät er. Aber niemand geht, und am Ende können alle ihre Stimme abgeben. Ähnliche Szenen gibt es an diesem Samstag in allen 5 New Yorker Bezirken. Die Wahlhelfer waren auf Andrang vorbereitet, aber niemand hat am ersten Tag weit über 90.000 Frühwählerinnen in New York erwartet. Sehr viele von ihnen haben 4 oder 5 Stunden angestanden. Landesweit haben in den USA bis zum Sonntag bereits über 57 Millionen Menschen gewählt. Wenn dieser Trend bis zum 3. November anhält, wird diese Präsidentschaftswahl die höchste Wahlbeteiligung seit mehr als einem Jahrhundert erreichen. Erstwählerin Jonna Innes ist schon seit 2016, als die Älteren ihr Trump vorgesetzt haben, politisch aktiv. Aber dieses Jahr hat sich das Engagement der Afroamerikanerin noch intensiviert. Ein Auslöser dafür war der Tod von George Floyd unter einem Polizistenknie in Minneapolis. Ein anderer die Wählerunterdrückung quer durch die republikanisch kontrollierten Südstaaten. In der Warteschlange, in der sie mit ihrer Mutter Angela Howard in der Reihe steht und sich mit Susan McHenry ins Gespräch vertieft hat, versichert sie: "Wir werden ihn los." Ich verlasse einen Bericht aus der Taz vom vergangenen Dienstag, dem 27. Oktober 2020. Ein kleiner verschmutzter Bauchladenmann schritt durch die Straßen beim Fluss und pries eine seltsame Ware an, einen Bauchladen voller Tabus. Und die Menschen standen vor ihren Türen

Wie vorausgesagt, sind die Lokale am Frente Marítimo Strand in Barcelona von den Besitzerfonds des Hotel Arts ersteigert worden, unter anderem dem Archer Hotel Capital Fonds. Die Fondsmanager, die das Hotel besitzen, überboten jeden Versuch eines Außenstehenden, eines der begehrten Lokale zu ersteigern. 24 von 26 Immobilienobjekten im Versteigerungswert von 78 Millionen Euro riss der Fonds sich unter den Nagel. Zum Verkauf standen das Casino, die Diskotheken Pacha, Catwalk und Bestial. Die bisherigen Inhaber, deren Pachtvertrag nach 30 Jahren abgelaufen war, hatten keine Chance gegen die internationale Investitionsfonds-Dampfwalze. Andere Diskos und Vergnügungsstätten wie das Opium, das Schoko und das Carpe Diem waren nicht mit im Versteigerungstopf, denn ihre Lizenzen laufen erst in 5 Jahren ab und danach werden sie anderen urbanen Zwecken zugeführt, die nicht im Vergnügungsbereich angesiedelt sind, etwa wissenschaftliche Institute. Das Ergebnis der Versteigerung eines Teils von Barcelonas Küstenperle, der Frente Marítimo, stößt auf scharfe Kritik, sowohl von Seiten der Anwohner als auch von Seiten der Unternehmer. Niemand hätte vor 30 Jahren gedacht, dass dieser Streifen am Stadtstrand einmal die am höchsten dotierte Immobilienmeile der ganzen Stadt werden würde. Selbst Burger King hat mit 4,5 Millionen mitgeboten, um McDonald's, das Lokal, das dort seit langem angesiedelt ist, abspenstig zu machen. Kritisiert wird hier besonders, dass strategisch wichtiger urbaner Raum an private ausländische Fonds verkauft wurde. Jordi Giraud, Sprecher der Bürgerinitiative Asociación de Vecinos de la Villa Olímpica, der Anwohner also, bedauert, dass das Rathaus den Verkauf der Objekte nicht verhindert hat, denn nun sei es unmöglich, privates und öffentliches Interesse zu vereinbaren, wenn Diskotheken neben einem wissenschaftlichen Institut angesiedelt würden. Außerdem hätten Spekulanten schon vor Jahren die Lokale in ihren Besitz gebracht und würden Millionen mit Untervermietverträgen einstreichen. Eine Funktion, die das Rathaus hätte lieber selber übernehmen können. Kritisiert wird auch die Strategie der Bürgermeisterin. Ada Colau habe nicht Wort gehalten, so Giraud, weil sie nämlich ihr Versprechen von vor 2 Jahren gebrochen hat, nämlich den Nachtvergnügungsrummel aus der Zone zu entfernen. Dieses Versprechen habe sie nicht eingehalten. Für die Partei ERC, die am stärksten gegen die Versteigerung gekämpft hatte, ist die Aktion ein Ausdruck von Inkompetenz und Unfähigkeit des Rathauses. Thema Ladenschließungen in Barcelona und Katalonien. In Katalonien haben seit vergangener Woche alle 24-Stunden-Läden zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens geschlossen. Das sind diese Läden, wo man nachts um 2 Uhr noch Erdbeeren kaufen kann, wenn die Freundin das möchte, oder einen Becher Buttermilch. Um die Virenverbreitung zu verhindern, heißt es. Der Conseiller des Inneren, Herr Miguel Samper, erklärte, die Maßnahme habe hauptsächlich zum Ziel, den Alkoholverkauf an junge Leute zu verhindern. Damit sollen sogenannte Botellones verhindert werden, Sauffeste auf Plätzen, in Parks und natürlich am Strand. Thema sozialer Wohnungsbau in der Stadt. Die befürchteten Sardinenbüchsenwohnungen, als die man die Schiffscontainerwohnungen vor einem Jahr noch kritisierte, stoßen mittlerweile auf Gefallen, jawohl. 4 neue Grundstücke hat das Rathaus nun bereitgestellt, um weitere 221 neue Containerwohnungen zu bauen. Das teilte Frau Lucia Martin mit, die ist Concejala de Vivienda hier im Rathaus, also Baustadträtin. Die erklärte das. 2000 Neubauwohnungen insgesamt stehen im kommenden Jahr auf dem Programm. Eine bisher noch nicht dagewesene Bauinitiative. Eine Umfrage, durchgeführt wie immer von El Periódico de Catalunya. Wären Sie bereit, hieß es da, eine Ausgangssperre zur Bekämpfung der Pandemie zu akzeptieren? So lautete die Frage, wie gesagt, von El Periódico am 20. Oktober. 79,6% der Befragten sagten sie, ja. Und 20,4% sagten no, nein. Musik. Thema Freispruch. Der oberste spanische Strafgerichtshof, die Audiencia Nacional, hat am vergangenen Dienstag den wegen Rebellion und Ungehorsam angeklagten früheren Chef der autonomen katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra, Josep Luis Trapero, von allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Gefängnis wegen Aufstands gefordert, unter anderem. Es ging um das passive Verhalten der katalanischen Polizei während des illegalen Referendums im Oktober 2017. Die Polizei hatte den Befehl, alle Wahllokale zu schließen und die Wahl zu verhindern, beziehungsweise das Betreten der Wahllokale durch die separatistischen Wähler zu verhindern. Das Freispruchurteil wurde allgemein mit Erleichterung aufgenommen, entschärfte sich doch so eine der vielen Tretminen im katalanischen Labyrinth. Nach der gescheiterten Abspaltung der Region von Spanien herrscht nämlich hier eine Dauerkampfstimmung. Trapero, so heißt es im Gerichtsurteil, habe mit Augenmaß und mit Distanz zu den Führern der Separatistenbewegung gehandelt. Wohnhölle, Miethölle, Barcelona. Die Landesregierung Govern entschied in einem Dekret vom vergangenen Dienstag, dass Ladenmieten um 50% gesenkt werden müssen, wenn der Immobilienbesitzer bzw. Vermieter nicht bereit ist, eine vernünftige Mietminderung aufgrund der Covid-Krise mit dem Mieter auszuhandeln. Diese Regelung gilt auch für Theater, Fitnesszentren und Schönheitssalons. Barcelona, Stadt der Menschenschlangen. Die Pandemie sorgt über die damit verbundenen Sicherheitsrestriktionen für lange Schlangen vor Läden, Behörden, Kaufhäusern und Restaurants zum Mitnehmen. Überall sind mittlerweile Schlangen. Man reiht sich ein und in den meisten Fällen kommt man rasch voran. Auch ergeben sich oft Gespräche mit Nachbarn, man kommt sich näher. Es scheint das Rezept gegen das Chaos zu sein, die Medizin der neuen Ordnung. Die Schlangen bilden sich fast immer auf der Straße, wie man sie sonntags vor den Kinos kennt. Wenn diese verdammte Pandemie uns etwas lehrt, dann ist es, geduldig auf der Straße auszuharren. Sei es wegen eines neuen Ausweises, weil man Brot braucht, vor einem Apple Store oder in der Hungerschlange, der Essensausgabenschlange bei der Gratis-Lebensmittelverteilung an Bedürftige durch das Rote Kreuz und andere soziale Einrichtungen. Seltsamerweise sind die Schlangen nun dort am längsten, wo die vom Tourismus verursachte Gentrifizierung am geringsten oder nicht vorhanden ist, also in Stadtvierteln wie Sants, Sarria oder Poblenou. So gut wie keine Schlangen sieht man hingegen hier unten, bei uns in der Stadt. An der Plaza Real zum Beispiel, in der Calle Avignon, ganz zu schweigen von der Calle Ferran. Altersheime in Katalonien unter der Pandemie. Die zweite Welle der Covid-Infektionen bedroht erneut das Leben von tausenden alten Menschen in den Altersheimen in Katalonien und hier in der Stadt Barcelona. Fast 50 Neuinfektionen in nur 15 Tagen. Letzte Woche gab es 405 Fälle pro 100.000 Einwohnern, allein in Barcelona, das Doppelte wie im Rest Kataloniens. Mehr als 40 Tote pro Woche zeigt, wie hart das Coronavirus erneut in den Altersheimen wütet. Die Generalitat hat schon 4 Altersheime isoliert bzw. geschlossen. Thema Millionäre und Investorenfußball. Die Spitzengehälter zerfressen den FC Barça, titelt die Zeitung El País am vergangenen Mittwoch. Die Politik der Vereinsführung, die Laufzeiten der Verträge zu verlängern, um Geld zu sparen, hilft zwar, die Position des Präsidenten Bartomeu zu stützen, bringt aber die Spieler in Aufruhr. Am 20. und 21. März 2021 werden Wahlen zum Vereinspräsidenten beim FC Barça abgehalten bzw. zum Vorstand. Ein neuer Vorstand soll gewählt werden. Bis dahin versucht man, die astronomische Gehaltssumme der Spieler der ersten Mannschaft um 30% zu senken. Einige Spieler bekommen Gehaltskürzungen angeboten. Im Gegenzug bietet man Vertragsverlängerungen an. Das ist bisher geschehen bei Ter Stegen, der ist 28 Jahre alt, bei dem Spieler Langlet, der ist 25, De Jong, 23 und Piqué, 33 Jahre alt. Diese 4 haben entsprechende Neuregelungen schon unterschrieben. Die nächsten könnten Busquets, der ist 32 Jahre alt sein, und Griezmann, der ist 29. Die restlichen Multimillionäre wollen indes nicht zusammen mit dem Rest der Angestellten des Clubs verhandeln. Sie haben per Burofax eine separate Verhandlungsrunde gefordert. Hier sollte man wissen, dass die Spielergehälter der ersten Fußballmannschaft 70% der Gehaltskosten des gesamten Vereins ausmachen. 540 Millionen im Jahr, eine halbe Milliarde gegenüber 40 Millionen aller übrigen Angestellten, das sind viele hundert des Vereins. Immer ist noch nicht klar, wie die Position Messis ist, dessen Vertrag bis Juni geht und der ab Januar theoretisch schon Neuverhandlungen mit anderen Vereinen hier in Europa aufnehmen kann. Piqué allerdings bleibt. Sein Vertrag wurde zum Erstaunen aller verlängert. Das Misstrauensvotum gegen den Präsidenten Bartomeu soll am 1. und 2. November abgehalten werden, aber hier kann die Generalitat von Katalonien ein Wörtchen mitreden. Die hat zugesagt, die Zahl der Wahllokale in Katalonien zu erweitern. Bartomeu und sein Vorstand haben noch nicht klar, ob sie ihre Politik verteidigen oder als Block zurücktreten und einer Kommission als Interimsvorstand ermöglichen, die Geschäfte des Clubs bis zu Neuwahlen fortzuführen. Und jetzt kommt gerade auf meinem Bildschirm die Sondermeldung, die sehe ich hier gerade, die läuft im Ticker unten durch. Bartomeu ist zurückgetreten, das heißt, die gesamte Geschichte mit dem Misstrauensvotum hat sich erledigt. Kinosterben in Barcelona. Angesichts des 70-prozentigen Zuschauer- und Einnahmerückgangs bei den Kinos in Barcelona stehen viele dieser Lichtspielhäuser vor dem Aus. Der Besitzer des Off-Kinos Texas hatte ja schon die Schließung erklärt, doch hatte er nicht mit den Zuschauern und Kinofans gerechnet. Die Bürgerinitiative Salvem el Texas, Retten wir das Texas, hat bereits 10.000 Unterschriften für den Erhalt des beliebten Lichtspielhauses zusammen und bittet nun das Rathaus von Gracia, aktiv in die Belange des Kinos einzugreifen, um die Zukunft dieser Kulturstätte zu gewährleisten. Es handelt sich immerhin um das einzige Off-Kino in der ganzen Stadt, das Filme nur im Original bringt und diese wiederum nur mit katalanischen Untertiteln versieht. Die letzte Meldung betrifft Demos und Proteste, die Protestkultur in der Stadt. Eine Protestaktion der in Katalonien lebenden Armenier hat am Sonntag zur Sperrung der Autobahn A7 bei Agullana in Alt Empordà in beide Richtungen für mehrere Stunden geführt. Sprecher der Armenier forderten die spanische Regierung auf, ihre Stimme gegen die aggressive Kriegspolitik der Türkei zu erheben und über die NATO die Türkei von weiteren Interventionen in Bergkarabach abzuhalten. Wir hatten ja vergangene Woche über die Rolle der Türkei im Krieg in Armenien um Bergkarabach hier im Niemandsland berichtet. Und die letzte Nachricht betrifft die Republik im Weltall. Die katalanische Landesregierung, Govern, hat am Dienstag verkündet, dass sie zwischen 2,5 und 5 Millionen Euro in die Gründung einer katalanischen Weltraumbehörde investieren werde. Ja, Sie haben richtig gehört, Agencia Espacial Catalana. Und zwar wolle man noch dieses Jahr damit beginnen, zwei Satelliten zu konstruieren, Nanosatelliten, Zwergsatelliten, und diese dann in eine Umlaufbahn hochzuschießen. Man wolle so wichtige Daten für die Industrie sammeln, lautet die Begründung. Langfristig setze man auf einen neuen strategischen Sektor, um die Wirtschaft in Katalonien zu beleben. Man hoffe so, bis zu 1.200 neue Arbeitsplätze im Laufe der nächsten Jahre schaffen zu können. Katalonien werde sich auf diese Weise von einem digitalen Konsumland zu einem digitalen Produktionsland entwickeln, mit ganz neuen Technologien, erklärte der Consejero de Políticas Digitales, Herr Jordi Puigneró. Newspace nennt die Generalitat die neue Weltraumbehörde bzw. die neue Weltraumökonomie. 18 Millionen Euro will man in den kommenden 4 Jahren investieren. Bisca el espai lliure, rufen wir aus vom Niemandsland, und damit beenden wir ganz offiziell die Barcelona-Nachrichten. Jo! Kino im Niemandsland. Filme. Fürs Kino sieht es ja nicht besonders gut aus im Moment durch die Covid-Einschränkungen und durch die Angst der Leute. Die Branche hat riesige Verluste eingefahren. Viele Filmproduzenten, viele Produktionsgesellschaften halten immer noch ihre Neuerscheinungen zurück und warten auf bessere Zeiten. Wir müssen also auf YouTube und auf die Netflix und die Internetportale zurückgreifen, um uns Kino reinzuziehen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt I Am Greta. Greta Thunberg ist wie bekannt die Ikone der weltweiten Klimaschutzbewegung. Mit 15 Jahren startete sie ihren ersten Schulstreik. Nun hat ein Filmemacher sie auf ihrem Weg begleitet. Ja, selten sieht man sie lächeln bei öffentlichen Auftritten. Greta Thunberg, die ist 2003 geboren, ist sich ihrer Verantwortung für die Rettung des Klimas und damit des Planeten und damit natürlich auch der Menschheit sehr bewusst, trotz ihres zarten Alters. Der Regisseur Nathan Grossmann hat sie während der Dreharbeiten für seine Dokumentation auch ganz anders erlebt. Sie kichert da, albert ein bisschen rum, ist diskutierfreudig, wie Mädchen im Pubertätsalter eigentlich sein sollten oder sind. Kennengelernt hat der schwedische Filmemacher Greta 2018 in Stockholm. Ein Freund von mir hat die Familie Thunberg getroffen und sie hatten ihm erzählt, dass Greta einen Sitzstreik planen würde, um für das Klima zu protestieren, weil sie das Gefühl hat, dass niemand etwas unternimmt. In Schweden standen die nationalen Wahlen vor der Tür und sie wollte zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Wir hielten uns im Hintergrund, so der Regisseur, und dachten, wir könnten ein oder zwei Tage drehen und sehen, was passiert. Es kam ganz anders. Eine nachhaltige Freundschaft entstand und am Ende ein anrührender und aufschlussreicher Dokumentarfilm. I Am Greta, deutscher Titel Ich bin Greta. Weltpremiere hatte er bei den Filmfestspielen in Venedig. People always tell us that young people are going to save the world. But there is simply not enough time to wait. The fallout from climate change. The impacts could be catastrophic. All of this with the global warming. It's a hoax. It is the most pressing issue of our time. Greta konnte nicht persönlich nach Venedig kommen. Doch für die Pressekonferenz war sie per Videoschalter aus Stockholm zugeschaltet. Den Anfang nahm die vage Filmidee von Nathan Grossmann bei ihrem ersten Schulstreik 2018. Die 15-jährige Greta, damals noch völlig unbekannt, sitzt mitten im Winter mit Mütze und Handschuhen und ihrem Pappschild vor der Schule. Skullstreik für den Klimaschutz, kündigt sie an. You have to go to school. When it came to the climate crisis, I saw my parents were just like everyone else. We weren't doing enough. For many years, people refused to listen to me. Children were very mean. But I don't care about being popular. I care about climate justice. She felt she had to do something, and she had to do it on her own. Anfangs ist sie allein, aber immer mehr Menschen kommen dazu. Fragen bleiben aus Interesse stehen. Nathan Grossmann filmt alles. Schnell wird ihm klar, dass er die Kamera vom Stativ nehmen und sich zu Greta auf den Boden setzen muss. Dieser subjektive Blickwinkel wird den Film weiter prägen. I wouldn't say suffer from, but I have it. When I get interested in a subject, I become laser focused. There's a real movement that's growing. Greta comes up on stage, she speaks, and her words are devastating. My name is Greta Thunberg. Nach 3 Wochen beschloss sie, über die Wahl hinaus weiterzumachen und jeden Freitag zu streiken, erzählt er. Plötzlich begann sich die Bewegung auch in anderen Teilen Schwedens auszubreiten, dann auch in Finnland und Dänemark. Wir haben einen Monat lang gefilmt. Ich beschloss, in Vollzeit dafür zu arbeiten, um zu sehen, ob das ein Film über die Klimaschutzbewegung und über Greta werden könnte. Ich war einfach sehr interessiert an ihrer persönlichen Geschichte. And I want you to panic. We are in the midst of a mass extinction. Time is running out. I can't just sit there and watch her do all this for the environment and do nothing. We will be a pain in the ass. We will keep on striking until they do something. Fast alles hat Grossman allein gedreht. Wie schon bei seinen anderen Filmprojekten verzichtet er gern auf ein größeres Team, um die Abläufe vor der Kamera nicht zu stören. Aber es ist schwer, Regisseur, Tontechniker und Kameramann in einem zu sein. Das Tempo der Ereignisse um Greta wurde immer schneller, räumt er ein. Er filmt Greta bei öffentlichen Auftritten, ist beim Familienleben mit der Kamera dabei, begleitet sie auf Streikaktionen, erlebt ihre eindrucksvollen Reden mit und freundet sich allmählich mit ihr an. Der junge Filmemacher teilt ihre politische Haltung in Klimaschutzfragen, hört ihr viel zu. Auch das ermöglichte eine Nähe zu der jungen Protagonistin, die den schwedischen Film I Am Greta zu einem außergewöhnlichen Dokumentarfilm macht. Und es wird klar, was das Asperger-Syndrom, an dem sie seit Geburt leidet, im Alltag und für ihre Familie bedeutet. Im Guten die starke Konzentration auf ihre Ziele, an schlechten Tagen Depressionen und soziale Berührungsängste. Want to burn out? I think you should especially be really careful. I have been invited to the United Nations summit, and since I don't fly, it's going to be a challenge. Greta erscheint in diesem ambitionierten Dokumentarfilm wie von einem anderen Stern, weit ab vom kapitalistischen Marktgeschehen der Medienbranche, die jetzt mit ihr viel Geld verdienen will. Mehr als 4 Millionen US-Dollar hat der Hauptkoproduzent, der US-amerikanische Streamingdienst Hulu, in die Produktion von I Am Greta investiert. Für europäische TV-Verhältnisse eine unvorstellbare Summe. Nach der Weltpremiere in Venedig folgte die Premiere für den nordamerikanischen Markt. Deutschlandpremiere war am 16. Oktober 2020. Seitdem läuft der Film in den Kinos. Das deutsche Fernsehen ARD zeigt den Dokumentarfilm im regulären TV-Programm im November. This is all wrong. I should be back in school on the other side of the ocean. What we are doing now, future generations can't change. Despite all the beautiful words and promises, our political leaders have failed us. Some people are so arrogant to think they can change climate. She faces a really, really tough journey. Nothing is happening, so we must do what we can. Greta appelliert in dem Film als mutige Fürsprecherin für ihre Generation. Alles, worum wir bitten, ist, dass unsere Gesellschaft die Klimakrise als Krise behandelt und uns eine sichere Zukunft gibt. Und damit verabschiede ich mich für heute aus dem heutigen Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie informiert und vielleicht sogar ein bisschen belehrt und vielleicht sogar zum mutigen Handeln angeregt. Dann wären wir froh. Tschüss, Agur, Adeo, goodbye. Darfst du so nicht sagen, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Hitler war eine ganz faule Sau. Hitler war Vegetarier. Ja, immer geschlafen bis in die Puppen. Und nicht Raucher. Nie nur eine Akte. Nie rohes Fleisch gegessen. Da nix, ja. Yesterday, but I don't know today. Tonight is not the day. Let's watch it on our way. will dann nur als Atom in sein Eigentum bekommen, damit es nach dem Feuer nicht so weit nach Hause ist. Kauft man sich die Bude gleich direkt auf den Kiez.